Ich saß auf der Innenseite vor der Wohnungstür, saß ich auf einem Karton. Ich sah, dass 4 Polizisten im Flur vor meiner Wohnungstür außen erschienen. Ich konnte nur ganz schemenhaft die Uniform erkennen. Ich rief, ist ein Inspektor dabei? Keine Antwort. Kurzen Moment später, oder auf meinen Ruf hin, drehen sich die Polizisten kurz zueinander. Ich weiß nicht, ich konnte nichts hören, ob sie irgendwas gesprochen haben. Im nächsten Moment brechen sie gewaltsam meine Wohnungstür auf. Dann betreten sie meine Wohnung. Ich sitze direkt im Winkel. Die Tür geht, ich sitze quasi von meiner Wohnung aus rechts in einem ganz schmalen Flur. Die Tür geht links nach innen auf. Ich sitze also quasi hinter der Tür. Sie brechen die Tür auf, drehen sich sofort zu mir hin. Sie sprühen mir direkt in die Augen Pfefferspray. Aus welcher Entfernung? Pfefferspray. 5 cm würde ich sagen. 5 cm? 5 cm. Direkt in die Augen. Also erst die Wohnung aufgebrochen. Rein. Ich saß direkt im Winkel. Sofort Pfefferspray rein. Ich breche auf den Boden zusammen. Halte mir die Hände. Dann fangen sie an, mich zu schlagen. Mich zu treten. Dann, wie gesagt... Wie lange hat man sie geschlagen? Nicht so lange. So, ich schätze, in der Wohnung... Mit eine Minute. Eine Minute lang geschlagen dann, und getreten. Ja, ja. Dann Unterschlägen und Tritten die Treppe hinunter befördert, geschleift. Und während sie geschleift wurden, hat man sie auch noch getreten. Bitte? Beim Herunterschleifen hat man sie auch noch getreten. Also, ich wurde während der ganzen, bis ich im Polizeiwagen saß, wurde ich die ganze Zeit malträtiert. Ja. Mit Schlägen und mit Tritten. Ja. Wie das ganz genau? Wie gesagt, ich hatte Pfefferspray in den Augen, ne? Und ich hatte Schmerzen. Ich merkte nur, dass sie mich verletzt haben, dass sie mich geschlagen, mich getreten haben, ne? Haben mich gewaltsam, wirklich brutal in einen Wagen verfrachtet. Und da war erstmal Ruhe. Ne? Für mich. Ja. Ne? Und dann ging's ab? Ja, denn die Polizeiwache ist 2 Minuten entfernt. Dann ging's zur Polizeiwache. Ja? Bulli wird aufgemacht. Ich steige aus, gehe ganz friedlich mit den Polizisten vom Parkplatz, wenige Meter zur Eingangstür, an mehreren anderen Polizisten vorbei, in anderen Uniformen, die rechts standen. Ich sage das nur, weil da gibt es halt Zeugen eigentlich für diesen Vorgang. Nicht? Also andere Polizisten, aber nicht? Sie wissen das ja. Und ich gehe an diesen anderen Polizisten vorbei, mit den 4 Polizisten, die mich da gewaltsam aus meiner Wohnung geholt haben, in eine Zelle. Und dann kam diese Prozedur. Dann musste ich mich auf den Boden legen, auf den Bauch, habe ich auch sofort gemacht, wurde an Händen, Füßen, also ein bisschen wie auf einem Spannbrett, ne? nicht in Handschellen, die Hände zusammen, sondern eine Hand nach rechts, eine Hand nach links, ein Fuß nach rechts, ein Fuß nach links. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Die müssen ja irgendwie Ankerpunkte oder womit die mich gebunden haben. Ich weiß nur, dass sie es gemacht haben. Ne? Dann wurde ich gebunden, lag mit dem Gesicht und dem Bauch auf dem Boden. Als ich gebunden war, ich habe keinerlei Widerstand geleistet, setzen sich alle 4 Beamten mit ihrem vollen Gewicht auf mich drauf. Einer auf den Nacken, auf den Hals. Einer auf den Rückseite des Brustkorbs, einer in der Bauchgegend und einer auf Gesäß. Für wie lange? 2 bis 3 Minuten. 2 bis 3 Minuten? Ja, mit ihrem vollen Gewicht. Ich konnte die ganze Zeit nicht atmen. Haben Sie versucht zu atmen? Natürlich. Wenn es 1 Minute mehr gewesen wäre? Dann wäre ich gestorben. Sofort wurde die Tür eingebrochen, Pfefferspray, ich lag direkt auf dem Boden, geschlagen, getreten, runter, geschlagen, getreten, in den Wagen, ganz friedlich in die Zelle. In der Zelle, auf den Boden musste ich mich legen, Händen und Füßen angebunden. Alle 4 Beamten setzten sich für mehrere Minuten auf mich. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Wie gesagt, mit ganz, ganz knapper Not. Nicht? Und es wurden nachher auch Verletzungen, ne? Ärztlicherseits an Kehlkopf, Blutungen in Mund und Halsraum, ne? Festgestellt. Dann gingen die Polizisten raus. Einer, Polizeihauptmeister Hackfort, der Junge, kam wieder rein, wischte mir mit einem Tuch das Pfefferspray aus den Augen. Das sehe ich nur irgendwie als persönliche Geste oder so, nicht? Das sind nur die kleinen Gesten. Und dann lag ich für eine Stunde ohne medizinische Versorgung in der Zelle, nicht? Starke Verletzungen am Kehlkopf. Wie gesagt, die waren so stark, dass ich mehrere Tage nicht in der Lage war zu sprechen, sondern wenn ich sprach, nur so. Ne? So stark waren die Quetschungen, besonders im Kehlkopfbereich, nicht? Und sie hatten mir die gesamte Lunge abgedrückt, dass ich mehrere Minuten keine Luft gekriegt habe. Gut. Eine Stunde später kam der örtliche Psychiater, Dr. Buam Horde, kam in die Zelle. Ich lag auf dem Boden, gefesselt, guck zu ihm hoch, versuche ihm zu sagen oder ihm deutlich zu machen, ich bin schwer verletzt, ich brauche medizinische Versorgung, konnte es aber nicht, weil ich nicht sprechen konnte aufgrund der schweren Kehlkopfverletzungen, die mir die Polizisten bei diesem Aufsitzen in der Zelle, nicht? Versuchter Totschlag ist das, Paragraph 212, 22 StGB. Ich konnte nicht sprechen, konnte nicht sagen, ich muss medizinisch versorgt werden. Der Psychiater musterte mich vielleicht eine Minute und ging dann wieder raus. Eine weitere Stunde später, ohne medizinische Versorgung, immer noch an Händen und Füßen gefesselt, kam jemand in die Zelle, die Fesseln wurden mir abgenommen, ich wurde in einen Krankenwagen gebracht und dann von Aarhus nach Münster eine Dreiviertelstunde in dem Krankenwagen, wiederum ohne medizinische Versorgung, in die LWL-Klinik nach Münster gebracht, auf die Station 26-2 mit dem verantwortlichen Oberarzt Dr. Franz Josef Rössler, heute in Ruhestand seit 2 Jahren. Nee, etwas länger schon, 5 Jahren oder so. Gut, da wurde ich auf die Station gebracht. Ja, und da wurde ich aufgrund der Aussagen der Polizisten und Falschaussagen von Pflegern, ich hätte da beim Eintreffen auf der Station ja gewütet wie ein Berserker und ja auch wieder Pfleger mit dem Tode bedroht und solche Sachen. Das war mir allein physikalisch schon gar nicht möglich, weil ich eben so starke Quetschungen hatte, dass ich gar nicht sprechen konnte und den auch schon gar nicht jemand mit dem Tode bedroht hatte. Und ich kam ganz friedlich auf die Station. Ja, die Polizisten fuhren wieder nach Hause. Irgendwie Krankenwagenfahrer war auch dabei, ein Polizist, glaube ich, die fuhren wieder ab. Ja, dann wurden mir in der Psychiatrie direkt, ich glaube, ich hatte noch Handschellen an, kam stehend in die Psychiatrie, ganz ruhig, ganz friedlich, schwer verletzt. Und dann wurden mir in der Psychiatrie die Handschellen wohl abgenommen. Dann begleitete mich ein Pfleger, zeigte mir hier ein Zimmer. Okay, ging dann wieder raus. Ich setze mich aufs Bett, schaue aus dem Fenster, um zu erkennen. Aha, ich sagte, oh, da bist du ja wohl jetzt hier in Münster. Es hat mir keiner irgendwas gesagt oder sonst was. Ich wurde direkt als ich auf die Station kam, Fesseln abgenommen, einfach auf ein Zimmer gebracht. Da habe ich mich erstmal orientiert aus dem Fenster. Aha, LWL-Klinik, ja, Station 26, die kannte ich auch schon. Saß ich auf dem Bett. Und auf einmal kommt ein Pfleger an mit Fixierungsgurten. Ich habe da einen Schreck gekriegt. Wissen Sie, was das bedeutet? An Händen und Füßen, ne? auch schon nur ein paar Stunden gefesselt zu sein, über Nacht. Ne? Man kann sich nicht drehen, man kann sich nicht einrollen, man kann überhaupt nicht schlafen. Ne? Und es bestand absolut kein Grund für diese Fixierung. Ja. Kam ein Pfleger an, nach etwa 5 Minuten in dem Zimmer. Ich saß ganz ruhig da, hatte nur aus dem Fenster geschaut, einmal den Kopf gedreht, mich ansonsten nicht bewegt, sah am Bettrand. Dann kam der Pfleger mit Fixierungsgurten, nur ein Pfleger. Ich musste mich auf das Bett legen, auf den Rücken und wurde an Händen und Füßen mit Ledergurten an das Bett fixiert. Ja. Ich konnte nichts irgendwie sagen oder was, ne? Also ich habe nur Alter, mein Gott, das ist ein Leiden, das können Sie nicht aus. Gut, da wurde ich fixiert. Dann eine weitere Dreiviertelstunde später, also etwa 4 Stunden nach diesen schweren Verletzungen durch die Polizei, eine weitere Dreiviertelstunde später, ich lag diese Dreiviertelstunde in Fixierung, kam die Ärztin, Frau, die diensthabende Ärztin, Frau Dr. Med Berg. Die war in der LWL-Klinik auf Station 24 beschäftigt, ein offenes Haus ist das. Die kam, musterte mich für eine halbe Minute etwa, musterte mich, wie gesagt, keine körperliche Musterung. Der Arztbericht von Frau Dr. Berg liegt mir in Kopie vor. Gingen sie wieder raus und dann blieb ich vom Samstag, den 29. April 2001 bis zum Dienstag, dem 2. Mai 2001 ununterbrochen in dieser Fixierung. Ja? Was haben Sie dabei gedacht? Ich habe mir gedacht, warum machen die Leute das? Ich will nicht sagen Schweine, warum machen die das? Warum haben... Warum? Ne? Wie gesagt, ich kann mich genau erinnern, dass es der 2. Mai war, weil es war Wochenende, Samstag war der 1. Mai war ein... ich habe es da genau notiert. Na, auf jeden Fall 2. Mai, das war ich, weiß ich ganz genau, das war am der 2. Mai, also am 2. Mai wurde die Fixierung gelöst. Ich habe mich ganz, ganz schrecklich gefühlt. Ich wusste nicht, warum die das machen. Und zudem war die Fixierung an den Händen so stramm, dass die Hände innerhalb dieser 4,5 Tage, habe ich durchgerechnet, 105 Stunden bin ich genau drauf gekommen, innerhalb dieser 105 Stunden waren die Hände durchgehend so stark, die Handgelenke so stark abgeklemmt durch die Gurte. Ich habe öfter gebeten, bitte, als ich dann nachher ein bisschen sprechen konnte, nach 1-2 Tagen, bitte macht mir die Gurte noch etwas locker. Nein, dann kommst du raus. Waren so stark festgezogen von Anfang an die Gurte, dass die Hände also wirklich sehr, sehr stark anschwollen. Das ist ein absoluter Blutstau in den Händen. Ne? Und sehr stark auch Schmerzen. Ne? Wie gesagt, die Pfleger hat das nicht interessiert. Und dann wurde am Tag, am 2. Mai, nachdem am 29. Mai um 0.35 Uhr morgens, 28 aus 29 Mai, 0.35 Uhr, wurde die Fixierung angelegt. Die wurde gelöst am 2. Mai etwa gegen 10 Uhr. Da, nach 4,5 Tagen, kam der diensthabende Stationsarzt Dr. Holling, also nicht der Oberarzt Rössler, der hat mich nie gesehen, Dr. Holling, kam in mein Zimmer. Ja, also wie gesagt, das war der Tag nach dem 1. Mai, da weiß ich genau, über den Maifeiertag und auch über das vorhergehende Wochenende, Samstag, Sonntag, dann kam der Montag und dann kam der 1. Mai, der Maifeiertag und am Tag nach dem 1. Mai wurde ich gelöst, weil da waren wohl keine Ärzte, der normale Stationsbetrieb war Feiertagsbetrieb. Am Tag nach dem 1. Mai kam etwa um 10 Uhr der diensthabende Stationsarzt Dr. Holling in mein Zimmer. Wir haben kurz miteinander gesprochen und ich dachte mir, Mann, das ist ja einer, mit dem man ein bisschen reden kann. Ne? Die Pfleger, die sind auf meine Sachen gar nicht eingegangen und so. Nicht? Und nach etwa so 5 bis 10 Minuten nach diesem Gespräch wurden endgültig meine Fixierungen gelöst. Ich konnte aufstehen. Ja, und am selben Tag kam noch meine Lebensgefährte, meine Verlobte, die ist jetzt noch mit mir zusammen, kam an dem Tag und hat dann auch festgestellt, eben, dass ich genau an diesem Tag aus der Fixierung gelöst war, dass meine Hände sehr stark angeschwollen waren, dass ich Verletzungen im Gesicht, Mund und im Hals, Rachenraum hatte. Nicht? Und die kam dann an dem Tag und dann... Ja, normalerweise, der Ausgang wird erst langsam erweitert, aber ne, Aufgrund meines Verhaltens nach der Auflösung der Fixierung, ich habe mich da nicht drüber beschwert, ich habe mir erstmal nur mal einen Teil gedacht und war froh, also nach 4,5 Tagen so eng fixiert, sie können sich nicht drehen, sie können sich nicht bewegen, sie können kaum schlafen. Natürlich wurden mir auch Medikamente gegeben, ne, intramuskulär gespritzt, aber das ist wahrscheinlich das Übliche, das hatte ich auch schon mal, die übliche Dosierung auf der 26-2, wer da als Patient kam, das ist auch schon seit Jahrzehnten eine Tradition, hat mir auch mein behandelnder Arzt hier in Münster, mein Vertrauenspsychiater, ein sehr guter Arzt, erzählt. Das habe ich auch öfter nachlesen können, das wurde mir auch einmal gesagt. Die übliche Dosis war immer intramuskulär, glaube ich, akut, Haldol, Haloperidol, 30 Milligramm, das ist eine sehr hohe Dosis. Dann dazu Neurozil, auch 30 Milligramm. Neurozil ist ein leichteres Neuroleptikum. Und Atosil, auch ein niederpotentes Neuroleptikum, 30 Milligramm. Atosil ist aus meiner Erfahrung gar nicht so schlecht, ne? Das ist ein bisschen Beruhigungsmittel und verursacht nicht diese typischen Nebenwirkungen, sondern im Gegenteil, ne, es beruhigt etwas und mildert ein bisschen die Nebenwirkungen, also dieser ungeheuren Dosis von 30 Milligramm Haldol intramuskulär oder intramuskulär war es wohl, so eine Akutspritze. Ne? Das kriegt normalerweise auch seit Jahrzehnten auch nach meinen Recherchen auf dieser Station. Bei diesem Oberarzt hat das eigentlich so gut wie jeder Patient gekriegt. Er auf die Station kam, auch wenn da nicht solche schwierigen Umstände waren, er hat immer ein Pöttchen gekriegt mit 30 Haldol, 30 Atosil, 30 Neurozil. Die Dosis hatte ich auch schon mal bei einer Fixierung, wann macht das gewesen sein, 1993, auch eine absolut grundlose Fixierung, da wurde ich auch von Pflegern verprügelt. Und da hatte ich auch... Halt, Sie wurden verprügelt? Ja, das war eine andere Sache. Da könnte ich in dem Interview sagen, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Aber warum verprügelt? 1995, ja, also nicht direkt verprügelt. Ne? Ich kam 1995, war das, glaube ich, soweit ich mal erinnere, 1995 kam auch wieder eine Einweisung. Ich war ein bisschen mit meinen esoterischen Sachen bestellt, bisschen weg von der Welt, aber durchaus ansprechbar. Da haben mich meine Eltern, und damals hatte ich noch den Betreuer, der dann eben nach 3 Jahren die Betreuung auf. Und dann kamen die zu mir und haben gesagt, komm, nee, okay, willst du nicht und so. Hab ich gesagt, okay, ne. Und dann kam im Krankenwagen ganz normal zur Station, ne, komme ich auf die Station, ne. Und ich kam mich gerade auf der Station an, ne, auf einmal. Ich guck, packen mich da 2 Pfleger unter den Armen. Das war die Station 26-2, die gleiche Station, auf der diese 4,5-tägige Fixierung jetzt 2001 passiert ist. Da kam ich, wirklich da ganz normal rein, das war ganz, ganz normal abgelaufen, ne? Und ich kam da rein. Auf einmal packen mich 2 Pfleger unter dem Arm. Wolfgang Hubel, der ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob die Schichtleitung, ob das auch Herr Segers hatte oder ob das die andere Schicht war. Das ist der Pfleger, der auch da eine Rolle spielt. Und 2 Pfleger packen mich unter dem Arm. Schleifen mich, also ich wurde da nicht verprügelt eigentlich, schleifen mich mit Gewalt in das Badezimmer. Ohne ein Wort der Erklärung, ohne sonst was. Ne? Schleif mich in das Badezimmer. Ne? Ich hatte Angst. Ich denke, mein Gott, was haben die denn jetzt vor? Ne? Was machen die denn mit mir? Hätten wir irgendwas sagen können? Ne? Schleif mich in das Stationsbadezimmer. Ich lege mich auf den Boden, duck mich zusammen, drehe mich kreise, 4 Pfleger um mich herum. Ne? Und ich duck mich zusammen. Sie lassen Wasser rein. Bis die Wanne voll ist, ich auf dem Boden, ne, drehe mich so ein bisschen um mich selber, alle Pfleger um mich herum, ne, so ein bisschen am Feixen und da irgendwie, ne, was weiß ich, ne, ich fühlte mich absolut bedroht, ich hatte Angst, ne, ich hatte Todesangst, ich wusste nicht, was haben die Leute mit mir vor, ne, auf jeden Fall, ich lag auf dem Boden, hilflos, ne, und Pfleger um mich herum lassen Wasser ein, dann verfrachten die mich in die Wanne, das Wasser war lauwarm bis kalt. Ich hatte immer noch meine Kleidung an. Dann hält ein Pfleger, Wolfgang Hubel, hält meinen Arm fest, beugt ihn so über den Wannenrand, dass er fast gebrochen ist. Ein anderer Pfleger, Also das ist eigentlich ein Vertrauensmann, den kenne ich gut, der hat mir ein Auge zugekniffen. Nicht? Also, das ist ja auch meine Disziplin, da darf keiner gegen den anderen. So. Anderer Pfleger, Charlie hieß er, ich weiß, Karl-Heinz, weiß ich nicht mehr genau, wie der heißt. Kneift mir ein Auge zu, nimmt eine Verbandschere, schneidet mein T-Shirt in der Badewanne auf. Wie gesagt, ich war mit Sachen da drin. Nicht? Ja, und der Hubel bricht mir fast den Arm. Nicht? Dann liege ich da noch 10 Minuten da in der Wanne. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Vielleicht stank ich denen oder irgendwie sowas. Vielleicht hatte ich unangenehmen Körpergeruch, mich 2 Tage nicht geduscht. Ich weiß nicht, ist 95 gewesen, lange her. Nicht? Aber hätten die Leute gesagt, ja, Herr Behrens, nicht? Nehmen Sie mal ein Bad oder sowas. Nicht? Puh, hätte ich da gesagt, warum nicht? Nicht? Aber die haben kein Wort gesagt. Unter den Armen gegriffen. Direkt, als wir auf die Station kamen. Wie gesagt, die Einlieferung mit Betreuer und so weiter und Eltern dabei. Ganz friedlich abgelaufen, ganz friedlich auf die Station. Die packen mich aus heiterem Himmel, ohne mehr, schleppt mich in das Badezimmer, ohne ein Wort der Erklärung. Ich liege auf dem Boden. Ne? Alle Pfleger um mich herum, lassen Wasser ein, bringen mich in die Wanne. Einer bricht mir fast den Arm, der andere kneift mir ein Auge zu, schneidet mir mit dem T-Shirt, mit einer Verbandschere, mein T-Shirt auf. Dann durfte ich aus der Wanne raus, wurde ich in das Wachzimmer gebracht, 4-Bettzimmer, und wurde fixiert. Ja, für 48 Stunden. Warum? Weiß ich nicht. Damals war die Fixierung aber nicht so eng, dass ich solche Schwellungen in den Händen hatte. So hatte ich das auch schon mal fixiert und das war, so hatte ich auch schon mal eine Fixierung erlebt und das war schrecklich. Ich kann mir fast nichts Schreckliches vorstellen, als wirklich da fix. Natürlich gibt es Schreckliches, wenn man körperlich, was die Polizisten da gemacht haben 2001. Aber in der Psychiatrie Fixierung, das ist so, das empfinde ich als so grausam und so schrecklich, ne, empfinde ich wirklich als Folter. Ne? Und jetzt möchte ich aber, dass Sie nochmal etwas ausführlicher diesen einen Vorgang nochmal schildern. Die Polizei war an Ihrer Wohnungstür und hatte Ihnen aus 5 cm Entfernung Tränengas in die Augen gesprüht? Ja, direkt. Sie brachen also halt, es fing damit an, dass ein anderer Hausbewohner etwas Falsches über Sie behauptet hatte. So war es doch, nicht wahr? Ja, er hat Schlagzeug und solche Sachen. Ja, er hatte sich über Ruhestörung, ne? Ruhestörung beschwert, ne? Ich würde Schlagzeug spielen, ich würde Selbstgespräche halten und, ne? Damit die Polizei dann auch wirklich eingreift, denke ich, hat er eben frei erfunden, ich wäre runtergegangen, 1 oder 2 Mal, hätte da angeklopft und aus heiterem Himmel, aus welchem Grund auch immer, die Familie mit dem Tode bedroht, ne? Völliger Quatsch. Völliger Quatsch, ne? Wenn ich da in meinen Sachen bin, ne, dann neige ich absolut nicht zu Gewalttätigkeit, ne? Ich habe noch nie jemanden bedroht oder so, ne? Ich hatte auch absolut keinen Grund, ihn zu bedrohen. Und wie gesagt, einen Tag vorher, ne, war noch so diese Abordnung vom Gesundheitsamt gekommen mit Ärzten und die haben absolut festgestellt, dass von mir keine Eigen- und Fremdgefährdung ausgeht und eine Einweisung nach Psychiatrie geht nicht notwendig und nicht möglich ist. Und dann kam die Polizei an Ihre Wohnungstür und jetzt schildern Sie bitte noch einmal ausführlich, was dann passierte. Ja, die Polizei, ich saß auf der Innenseite vor der Wohnungstür, saß ich auf einem Karton. Ich sah, dass 4 Polizisten im Flur vor meiner Wohnungstür außen erschienen. Ich konnte nur ganz schemenhaft die Uniform erkennen. Ich rief, ist ein Inspektor dabei? Keine Antwort. Kurzen Moment später, oder auf meinen Ruf hin, drehen sich die Polizisten kurz zueinander. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie, ich konnte nichts hören, ob sie irgendwas gesprochen haben. Im nächsten Moment brechen sie gewaltsam meine Wohnungstür auf. Dann betreten sie meine Wohnung. Ich sitze direkt im Winkel. Die Tür geht, ich sitze quasi von meiner Wohnung aus rechts in einem ganz schmalen Flur. Die Tür geht links nach innen auf. Ich sitze also quasi hinter der Tür. Sie brechen die Tür auf. Drehen sich sofort zu mir hin. Ich sprühen mir direkt in die Augen Pfefferspray. Aus welcher Entfernung? Pfefferspray. 5 Zentimeter, würde ich sagen. 5 Zentimeter? 5 Zentimeter. Direkt in die Augen. Also, erst die Wohnung aufgebrochen. Rein. Ich saß direkt im Winkel. Sofort Pfefferspray rein. Ich

Und jedes Jahr hat die behandelnde Ärztin, Frau Beschorner, Dr. Med hat sie nicht, in der Ambulanz, Frau Beschorner gesagt, es könnte noch mal irgendwas passieren, hat ein Gegengutachten geschrieben, ne? Und dann wurde die Betreuung bis zum Jahre 2006, also fünf Jahre festgelegt, bis die da Betreuung ausgelaufen ist, ne? Wurde die Betreuung aufrechterhalten. Wie gesagt, meine Betreuerin hat gesagt, im Einverständnis mir, sie betreuen sich selber und sie hat mir dann die Papiere zugespielt. Und da konnte ich sehen, was die Polizisten geschrieben haben. Das ist absolut eine Straftat und zwar Falschbeurkundung im Amt. So. Und Körperverletzung im Amt, das ist aber verjährt. Sie hatten eben noch was anderes erwähnt, ein anderes Delikt. Versuchter Totschlag. Versuchter Totschlag. Das war genau in der Situation, als die Beamten auf mir drauf saßen. Wie gesagt, ich bin schon seit langer Zeit Yoga-Praktiker, und also Hatha-Yoga, Körper-Yoga. Und dazu gehören Atemtechniken, Umgang mit dem Atem, auch sehr, sehr langes Atemanhalten. Ne? Von daher war ich das gewohnt. Und allein diesem Fakt rechne ich zu, dass ich diese Prozedur überlebt habe. Wie gesagt, nach zwei, drei Minuten, ich weiß nicht genau, sehr, sehr lange Zeit. Ich denke, die dachten, das wäre erledigt, das sage ich mal so. Standen die auf, gingen raus und haben sie gemerkt, irgendwie, die konnten ja reingucken, den kam, lebt ja noch, den kam der Polizeihauptmeister Hackfort mit dem Tuch rein. Der sah ein bisschen freundlich aus. Bei dem anderen Polizisten, ich weiß nicht, wer das war, da habe ich so einen abgrundtiefen Hass in den Ohren gesehen, so eine Bosheit. Ich weiß es nicht, ich bin also wirklich ein bisschen seelisch sensibler Mensch oder so. Ich weiß nicht, warum. Und dieser Hackfort, dachte ich, der zieht mit. Ne. Der geringste im Dienst, der kam dann rein, etwa 5 Minuten nach dieser Prozedur mit einem Tuch und hat mir, oder mit einem nassen Tuch, hat mir das Pfefferspray ein bisschen aus den Augen gewischt. Und dann lag ich eine weitere Stunde genauso, wie ich war, in der Zelle bis etwa um, wie mal liegen, 23 Uhr. Dr. Reinhard Buhamorde, der örtliche Psychiater eintraf, einen kurzen Blick auf mich warf. Hatten Sie etwas Auffälliges am Körper, Gesicht, Kleidung oder irgendwas? Menschen, die haben lange Haare, haben einen Zopf hinten. Ja, ich habe im Moment lange Haare, nicht? Aber damals, im Jahre 2001, nicht, hatte ich mir aus religiösen Gründen, alle Haare am Körper abrasiert. Ne, etwa 4 Wochen vorher. Ne. Ich hatte ein spirituelles Ziel erreicht und daraufhin habe ich mir alle Haare am Körper abrasiert. Ne. Ich war also, das war etwa 4 Wochen vor diesem Vorfall. Ich hatte also einen kahl rasierten Kopf. Und wie gesagt, ich bin eigentlich ein bisschen Cannabisraucher. Ich bin so ein bisschen frickig drauf. Ne? Ich bin jetzt Mitte 40. Ich bin so Mitte 70er, 80er Jahre. Ja, wie lang sind denn jetzt die Haare? Jetzt die Haare? Ja. Och, die habe ich schon seit 2001 habe ich die wachsen lassen. Ne? Und die sind jetzt auf einer ganz normalen Länge, so etwa 20 Zentimeter, so ein Pferdeschwanz, habe ich mein ganzes Studium durchgetragen und da halte ich auch meine Vorträge als Archäologe, wenn ich mal als Doktor zum Symposium eingeladen bin, jetzt auch im September wieder, der ist ganz normal, habe ich einen Pferdeschwanz und so, aber damals hatte ich mir wenige kurze Zeit vorher alle Haare am Körper abrasiert, Augenbrauen waren nachgewachsen, nur der Kopf war kahl, ne? Und wie gesagt, ich bin lieber so ein bisschen legere Kleidung. Ich lege normalerweise im Privatleben, nicht bei offiziellen Anlässen, lege ich nicht so viel, sehr viel Wert auf, ne, absolut korrekt, also die legere Kleidung, nicht schmutzig, ne, aber... Sie beschäftigen sich also mit der Frühgeschichte der Menschheit? Ich bin Ur- und Frühgeschichtler, ein promovierter Ur- und Frühgeschichtler. Ja. Und Kunstgeschichtler... Darin habe ich promoviert, in Ur- und Frühgeschichte, cum laude. Und bis zum Magister hatte ich noch Ägyptologie im Nebenfach. Also Sie haben die Webseite kriminalstaat.de dadurch gefunden, dass Sie im Internet nach Polizei und Psychiatrie gesucht haben. Ja, im Prinzip. Das waren die beiden Suchbegriffe, Polizei, Psychiatrie und noch irgendwie, ich weiß nicht, ob da noch eins war. Und da sah ich das und da kam ich erst auf eine andere Seite, die irgendwie Endzeitler, auch eine der, das sind mehrere Seiten mit dem Endzeitler. Ich hab mehrere, aber nur eine Serie ist von mir. Endzeiter.350 und Ja. so weiter oder Endzeiter.de. Ja, über eine dieser Seiten bin ich auf die Kriminalstaat gekommen Ja. und da habe ich erstmal die ganze Fallliste mal so durchgeschaut und da dachte ich, schreib's mal hin, Pohlmann, vielleicht ist das Ja. interessant, weil da waren ja auch einige mit Psychiatrie und so, mit Ja, schlimme Polizei Sachen, und auch mit Handschellen. ja, das zweite Mal. Ja, auf jeden Fall nach dem Aufenthalt in der Psychiatrie, nach 2 Monaten Psych-AG, ich habe einen Tag genau abgesessen, wurde ich entlassen, kam jetzt in die Wohnung von meinem Bruder nach Ahaus, der Wohnsitz in Enschede, wurde aufgelöst. Ja, wie kam es zu der zweiten Einweisung? Warten Sie mal eben. Ich habe jetzt leider keine. Keine Liste. Auf jeden Fall eine Einweisung, die dritte Einweisung, da kann ich mich nicht sehr gut dran erinnern, fand im Jahre 1993 statt. Ja. Darüber möchte ich mal kurz berichten. Vorher war das auch wie das Übliche, irgendwie auffälliges Verhalten, Eltern machen sich Sorgen und irgendwie kommt dann auch immer der Psychiater, Ordnungsamt und kommen rein und sagen, wir machen uns Sorgen um sie, man sitzt da ganz eingeschlossen, was wollen die? Ach, geht das wieder da in die Klinik und dann nehmen sie einen mit und dann wird man für 6 Wochen verdonnert wegen für sich mit sich selber sprechen und rhythmischen Atemübungen und Bewegungsübungen und spirituellen Tätigkeiten. Das 1993 fand eine Einweisung statt, das kann ich kurz berichten. Da hatte ich gerade Musik aufgenommen mit einem 8-Spur-Gerät. Sehr viel Instrumentarium, ich bin auch seit langem als Musiker tätig. Und da lag in meiner Wohnung das ganze Equipment, Toms, Kabel, Gitarren, alles mögliche, Effektgeräte, Aufnahmegeräte, alles säuberlich gestapelt, sonst ganz in Ordnung. Und da kam der Psychiater aus irgendeinem Anlass und ja, wies mich dann wegen Verwahrlosung ein. Also die Bude war okay, nicht schlimmer. Als Das muss lauter und deutlicher gesprochen werden. Ach, entschuldige, ich habe so einen fiesen Geschmack, irgendwie geht die Zigarette auf. Ja, da haben Sie recht, okay. Sie wollen das ja verwerten, da muss ich mich ein bisschen konzentrieren, ne? Ich versuche mir jetzt nur zu erinnern und deshalb. Gut, also 1993 kam auch wieder der Psychiater, wies mich ein. Und kam ich auf die Station und da wurde ich das erste Mal fixiert. Weswegen? Weiß ich nicht genau, ich vermute, ich habe mich vor die Eingangstür gesetzt, ne? Also es lief ganz friedlich ab, der Transport im Sitzen, Krankenwagen. Welche Eingangstür? Von der Station der LWL-Klinik 15.1. Da ganz normal kam ich mit 2 Krankenpflegern an und dann wurde ich direkt vor die Station gebracht, die akute geschlossene Aufnahmestation 15.1 damals. Ja. Die Stationen haben öfter ihren Namen getauscht, heute ist da schon eine andere. Aber das Pflegepersonal ist zum Teil Ja, noch aber die. warum wurden Sie dort gefesselt? Ich ging mit den Krankenpflegern, die mich im Wagen begleitet hatten, hinein in den Vorraum der Station und bat mit einem Arzt zu sprechen, bevor ich auf die Station ging, auf die geschlossene Station. Da durfte man auch nicht besucht werden. Das wusste ich von 2 Aufenthalten vorher. Wenn die Station zu war, dann war die zu. Ich wollte erst mit einem Arzt sprechen und das klären. Und da haben die nichts gesagt und dann habe ich mich halt einfach vor die Tür gesetzt, ne? Nach dem Vorbild Mahatma Gandhis, muss ich sagen, einfach mich hingesetzt und gesagt, ich möchte jetzt mit dem Arzt sprechen, ne? Passiver Widerstand. Und ja, dann haben mich irgendwie die Pfleger von der Station auf die Station gebracht und sobald ich durch die Tür war, konnte ich gehen, haben sie mich konnte ich selber gehen, dann haben sie mich in ein Zimmer gebracht, in das Akutaufnahmezimmer, kam nach ganz kurzer Zeit mit Fixierungsgurten wieder, dann musste ich mich auf das Bett legen, wurde an allen vier Extremitäten mit Ledergurten an das Bett gefesselt, die sogenannte Fixierung. Dann haben die Pfleger hatten auch eine Spritze dabei. Ich kann mich genau erinnern, es war eine sehr, sehr große Kanüle für intramuskuläre Injektionen von solchen Akutmedikationen, sehr ungewöhnlich groß. Und die Pfleger brauchten eine Viertelstunde, gefühlte Viertelstunde, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, es tat weh, haben auf Deutsch gesagt, in meinem Arsch herumgeprokelt. Und ich sah, bevor sie das Ding in den Arsch gejagt haben, dass die Spritze mindestens halb voll war mit Luft. Ich habe nur gesagt, Mann, mach die Luft raus, mach die Luft raus. Weil ich einmal so als Laie wusste, eben wenn man Luft zum Beispiel in die Vene injiziert, ne, dann kann das teilweise tödliche Folgen haben. Ne? Ja. Also, wenn es zum Herz geht. Ich bin kein Mediziner. Nach einer gefühlten Viertelstunde Prokeln hatten sie das drin. Und ja, da wurde ich über Nacht fixiert und am Morgen des nächsten Tages losgebunden. Und dann hatte ich auch wieder ein Psych-KG bekommen. Ich glaube, da wurde auch in der Klinik eine richterliche Anhörung durchgeführt. Da kam der Richter H. vom Amtsgericht Ahaus, hat eine Anhörung durchgeführt und auf Anraten der Ärzte habe ich dann für 6 Wochen einen Beschluss bekommen. Heute heißt es Psych-KG. Dann habe ich 6 Wochen da verbracht. Oder hatten Sie in diesen 6 Wochen irgendetwas Gesundheitliches erfahren? Oder ging es Ihnen in diesen 6 Wochen nur noch schlechter? War es also besser, dort zu sein oder schlechter? Da muss ich mal eben nachdenken. Man kann auch fühlen, ob man da nun wirklich etwas Gesundheitliches erlebt hat oder ob es nun mit Gesundheit gar nichts zu tun hat. Ja, also im Wesentlichen hat es mit Gesundheit gar nichts zu tun. Na eben. Gar nichts. Das war ja meine Vermutung. Das ist reine Zwangspsychiatrie. In den 1990er Jahren wurde in der LWL-Klinik, wurden tagsüber auf der akut geschlossenen alle Zimmer abgeschlossen. Man konnte nicht für 5 Minuten in sein Zimmer und sich mal eben hinlegen, das war verboten. Es wurde nur nach dem Mittagessen eine kurze Ruhestunde vor dem Kaffee wurde gewährt, da durfte man sich hinlegen. Therapie fand kaum statt, es war eine kleine Beschäftigungstherapie auf dem Raum. Und es war also sehr brutal, es wurde mit sehr hohen Dosen von Neuroleptika bevorzugt in Form von Depotmedikation von hochpotenten Neuroleptika wie Haldol, Haloperidol, Fluoxetin, also Flupirnixol, Dapotum, also Liogen, das sind die Klassiker, die sind also so etwa in der Nazizeit wurden die ersten Sachen entwickelt in dieser Hinsicht. Und die hemmen den Stoffwechsel im Gehirn und in den Nervenzellen derart, dass man absolute Muskelverspannungen, je nach Dosis, bis zu Muskelzuckungen, bis zu wirklich Muskelflattern und je nach Medikament, es variiert, je nach Medikament, da gibt es dieses Haldol, ist berüchtigt für dieses starre Zombie-Sein. Ne? Die Leute sind Roboter. Sie haben keinen eigenen Willen mehr, sie haben kein Gefühl mehr, sie haben keine Seele mehr. Und sie haben dieses Händezittern, bewegen sich ganz Man sieht öfter solche Leute, natürlich, wenn man so in der Nähe von der Klinik wohnt oder mal so, die aufgrund dieser Medikamente ein sehr, sehr auffälliges Verhalten anlegen. Und ich denke, sehr häufig, aus meiner Erfahrung, ich kenne sehr viele Patienten mit der Zeit, manche sehr gut und sehr lange und auch sehr viele Ärzte, die kommen da als Zombies raus. Und vor allem durch die Neuroleptika und auch durch diese Zwangsbehandlung, wie fixieren und neuerdings wieder Elektroschock, vor allem für depressive Menschen. Die Leute wollen das teilweise auch, sagen sie jedenfalls. Ich finde zum Beispiel Elektroschocktherapie, habe ich selber nie erfahren. Aber ich habe Bekannte gehabt, die zu den Zeiten, als ich darin war, auf den Stationen Elektrokrampftherapie bekommen haben. Und das schädigt den Körper. Und auch die Medikamente auf Dauer, die schädigen den Körper. Ich kenne Leute, die nach 20 Jahren wirklich absolut, man muss auf Deutsch sagen, zum Krüppel geworden sind, zum körperlichen Krüppel und zum seelischen Krüppel, weil die Seele da einfach aus dem Menschen herausgetrieben wird. Wenn ich persönlich was sagen darf, die Wissenschaft, die in dieser Form dort betrieben wurde, die ist es nicht würdig, Psychiatrie genannt zu werden. Psyche ist griechisch Schmetterling, die Seele, und bezeichnet was Leichtes, Flüssiges. Ein Fluidum, ja. Und da wird mit Material, mit Neuroleptika, zum einen der Körper zerstört und zum anderen die Seele. Man wird einen Fall, wird in den meisten Fällen für sein Lebenslang einmal diagnostiziert, immer diagnostiziert, wenn irgendwas ist. Aha, sie waren schon mal, und dann leicht findet sich dann Grund zur Einweisung. Dann wird irgendwann Betreuung gestellt und das kostet alles Geld. Dann muss man vielleicht, geht es einem so schlecht, weil man kann sich nicht wirklich entwickeln. Psychiatrie heilt nicht, in den allermeisten Fällen. Heilt nicht, in dieser Form, in dieser Zwangspsychiatrie. Sie züchtet nur Abonnenten für die Pharmaindustrie. Ja, sicher. Das ist bekannt. Sie waren zweimal bis dahin in einer Psychiatrie gewesen? Bis 1993 war das dritte Mal. Lass mich überlegen. Dann, ich glaube, noch 1995 noch einmal. 95, da hatte ich auch dieses besagte Schlagzeug, was bei dem Vorfall 2001 auch eine Rolle spielt, wo mein Nachbar, Herr W., mich angeschwärzt hat, ich würde in der Nacht Schlagzeug spielen. 1995 hatte ich das noch. Da fand die Einweisung statt. Ich spielte am Tag Schlagzeug. Das war durchaus mit abgesprochen mit meinem Nachbarn in dem Haus. Er hatte auch manchmal sehr laut Musik, hat sich keiner dran gestört. Sonst kam man hoch oder so oder runter, wenn es ganz war, komm, mach mal leiser. Und kein Problem, war ein guter Freund von meinem Bruder, der das Haus anfangs besaß, später erst selbst drin gewohnt hat und dann ausgezogen ist, an den Herrn W. langfristig vermietet hat. Und ich hatte von meinem Bruder oben die Einige. Da saß ich also an dem Tag am Schlagzeug und irgendwie auch wieder waren diese auffälligen Gedanken. Irgendeiner hat sich Sorgen gemacht oder ist es ein ganz kleiner Vorfall, auffälliges Verhalten. Dann kommt der Psychiater auch wieder, da kamen auch welche vom Ordnungsamt. Ich habe ein bisschen auf meinem Schlagzeug gespielt und ich wollte nicht mit, aber ich habe einfach nur weiter auf meinem Schlagzeug gespielt, 1995. Und dann irgendwann, ja, was weiß ich, kam die auch wieder und was, und dann wurde ich eingewiesen. Und immer wieder die gleiche Sache, immer Herr Dr. B. aus Ahaus, immer die Fahrt mit dem Krankenwagen nach Münster und immer die Aufnahme und die verschiedensten Diagnosen. Das heißt, jedes Mal eine andere Diagnose? Die Diagnosen wurden eigentlich immer schwerer. Auch von der Allgemeine, die wurden immer schwerer eigentlich. Nein. Es gibt ja allgemein, grundlegend wurde immer eine Psychose festgestellt. Nein. Erst heißt es so, eine endogene Psychose und so weiter. Da gibt es ja diesen Katalog, wo die ganzen Fs so und so drin sind, wo die Ärzte per Handschlag, per Handaufzeigen in den maßgeblichen Kongressen Krankheitsbilder festlegen und Diagnosen bestimmen und sagen, der ist krank, der ist so krank, das sind die Symptome und deshalb ist er, hat er diese Krankheit und die können wir vielleicht so und so behandeln, damit sein Verhalten stabilisiert, er unauffällig wird und funktioniert. Ob dieser Mensch denn noch eine Seele hat, letzten Endes, und sich wirklich irgendwann mal von einer Psychose erholen kann. Tatsächlich gibt es das Phänomen, nachweisbar, dass Leute nach Psychosen ganz gesund werden können. Aber wenn einer gesund ist und auch vielleicht keine Medikamente mehr braucht, sich sonst irgendwie anders verhält, hilft, sich gesund verhält, gesund lebt, und das mit solchen Leuten ist kein Geld zu verdienen. Was war denn an dem Tage, wo Sie von einem Haus Mitbewohner bezichtigt wurden, Sie hätten dort wohl Lärm gemacht und irgendjemanden mit dem Tod bedroht? Das war doch der Tag, wo auch die Polizei kam. Ja, da war die Polizei da. War es das erste Mal, dass die Polizei bei Ihnen kam? Gewöhnlich war es das Ordnungsamt in Ahaus. Vertreter vom Ordnungsamt und der Psychiater. Dann war es auch einmal der Psychiater und Polizisten. Aber da lief das ganz friedlich ab. Und hier kamen halt nur Polizisten. Ja, wie war das? Ein Hausmitbewohner hatte sie irgendwie falsch, kann man sagen, verleumdet. Ja. Der hat sich einmal... Beschreiben Sie erstmal das Haus. War das ein Mehrfamilienhaus, Reihenhaus? Das war so eigentlich ein Einfamilienhaus mit oben einer zusätzlichen abgeschlossenen Zwei-Zimmer-Einliegerwohnung. Mhm. Ein Reihenhaus, ja, so ein Siedlung, nicht, 60er Jahre. Mhm. Ja, ich hatte oben die Einliegerwohnung. So, der hatte sich am 26.04.2001 der Herr W. bei der Polizei beschwert. Am 26.04., dass er durch mich erheblich in der Nachtruhe gestört wurde. Ich hatte am 24.04. mit lauten Selbstgesprächen begonnen. Am 25.04. hätte ich auf meinem Schlagzeug begonnen zu spielen, sowie zeitweise auf meiner E-Gitarre. Dann, am Abend, hätte ich bei Familie W. um Einlass gebeten, so steht es im Protokoll, und sie gleichzeitig mit dem Tode bedroht. Frau W. habe sich eingeschlossen, ich sei nach kurzer Zeit wieder verschwunden. Am 26.04., einen Tag später, sucht W., also der Nachbar, mich seiner Aussage nach in meiner Wohnung auf, um mit mir zu reden. Ich hätte ihn dabei ignoriert, mir einen Joint gedreht und ihn geraucht. Habe ich wieder Selbstgespräche geführt und auf Musikinstrumenten gespielt, in der Wohnung herumgestapft und die Treppen, also das Treppenhaus, die untere Wohnung ist auch eine abgeschlossene Wohnung, die obere Wohnung ist abgeschlossen und dann gibt es ein Treppenhaus, eine halbe Treppe hoch, dann 90 Grad, 180 Grad, die andere Hälfte zu der Einliegerwohnung. Da gibt es einen kleinen Vorraum im Flur. Geradeaus, wenn man die Treppe hochgeht, ist ein kleines Arbeitszimmer von Herrn W. Rechts ist der geschlossene Eingang zu meiner Wohnung. So, am 27.04., also wieder einen Tag später, habe ich eine Art Show oder Diskussionsrunde mit Mikrofon und Verstärker abgehalten. Dann gegen 10.30 Uhr wäre ich die Treppe heruntergerannt, hätte mit den Fäusten gegen die Wohnungstür geschlagen und um Einlass gebeten. Das ist alles sinngemäß oder teilweise wörtlich aus einem Vermerk der Polizeihauptwache Ahaus vom 27.04. über die Aussage von W. als niedergelegt, unterzeichnet PKR. So, er hat sich beschwert. Ja, und was passierte dann? Das ist der Vermerk vom 27. Und einen Tag vorher, am 26.04.2001, war bereits in meiner Wohnung eine Ärztin und andere Vertreter des Gesundheitsamts in Ahaus bei mir und führten ein etwa halbstündiges Gespräch. Und dabei wurde ich dann offenbar auch ärztlich untersucht, das heißt bei Psychiatern, die stellen dann Fragen und es ist dann eine Untersuchung. Da wurde eine sofortige Einweisung meiner Person nicht für notwendig gesehen. Doch wurde seitens des Gesundheitsamts, also gleichwohl steht wörtlich, ein Eilantrag auf Zuweisung einer Betreuung gestellt. Das Ordnungsamt als andere beteiligte Institution sieht keine Möglichkeit, B nach Psychiatrie, also mich, nein, B, ich mache das hier nach meinen Auflagen, die sind genau nach Erinnerung im Protokoll, also mich nach PsychKG einzuweisen. Dann teilt aber das Gesundheitsamt W mit, das ist aktenkundig, eine Einweisung sei eventuell dann möglich, wenn seine Aussagen durch Dritte bestätigt werden. Zum gleichen Vermerk, 27.04. Polizeihauptwache aus, PKR. Gut. Was geschah weiter? Ja, da war dieser Aktenvermerk. Ärztin waren da, Gesundheitsamt, kann man nichts machen. Vorsorglich wird ein Eilantrag auf Betreuung, auf gesetzliche Betreuung eingereicht. Etwa konnte ich aus den Akten erkennen, weil sie einen Karton mit gemischtem Altglas, der sich über eine Zeit lang angesammelt hatte und den ich an dem Tag wegbringen wollte, also der sich über mehrere Monate angesammelt hatte, für ein Zeichen für übermäßigen Alkoholkonsum gedeutet. Darüber hatten wir dann nicht gesprochen. Das haben die nur gesehen. Oh, da steht ein Kasten mit Altglas, Flaschen, auch Gläser, Gurkengläser, alles mögliche, was sich so in Altglas in der Zeit ansammelt, habe ich an dem Tag zusammen, wollte es wegbringen, der stand im Flur, ziemlich vor der Eingangstür, habe wohl bereit, das sagen die, haben die gesagt, Alkoholkonsum. Nein? Dann haben sie sogar gesagt, also nicht wegen der Droge selber, dass ich wohl kein Alkoholiker wäre, sondern weil ich damit eine akute psychotische Störung selbst medikieren oder selbst behandeln oder selbst unterdrücken wollte. Also die haben gedacht, sie haben einen Karton, ich hatte natürlich keine frischen Flaschen auf dem Tisch, ich habe natürlich auch nichts getrunken in der Zeit. Und da sahen die den Karton, haben gesagt, oh, der trinkt Alkohol. Ja. Warum trinkt er Alkohol? Der hat wohl wieder eine Psychose. Und ja, und will sich selbst behandeln und ja, er macht eine Betreuung. Das war einer der Hauptgründe, konnte ich nachher in den Unterlagen von dem Amtsgericht Ahaus nachlesen für die Betreuung. Wie gesagt, ein Irrtum, Schlussfolgerung, vollkommen hypothetisch, aber aktenkundig und dann steht es da, ne? Da wurde erstmal ein Eilantrag auf Betreuung angeleitet, aber ansonsten keinen Grund, mich einzuweisen. Nur Herr W. weiß, wenn er Zeugen hat, dass ich irgendwie so schlimme Sachen mache, ihm im Tode bedrohe und solche Sachen, ne, dann kann er mich einweisen. Das weiß Herr W. denn aber. Dann am Freitag, dem 27.04. um 21.48 Uhr nach Protokoll Polizeihauptwache Ahaus, Unterzeichner PKG, einer der Beteiligten des Einsatzes, teilt Wenig mit B, also ich, randaliere in der Wohnung und im Treppenhaus und man habe das Bersten einer Glasscheibe hören können. Und das war alles natürlich nicht wahr, oder? Das muss man dazu sagen, ob es gestimmt hat oder nicht. In der Tat, also dieses Fakt, dass Glas geborsten ist, der stimmt. Ich habe in der Wohnung mit einem Gegenstand mit einem gezielten Schlag ein kleines Loch in die Scheibe geschlagen. Aber da war niemand anwesend, auch Herr W. unten in seiner Wohnung. Und es war sonst keine Person bei mir. Ich habe nichts weiter zerstört oder kaputt gemacht oder zerschlagen oder sonst irgendwie gewütet, sondern nur vielleicht ein paar Mal kurz laut gerufen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ein kurzes Loch in die Scheibe. Und da habe ich mich hingesetzt auf den Karton, der vor der Tür stand, und gewartet, weil ich jemanden erwartete. Na, weil ich irgendwie Angst hatte. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie einen siebten Sinn besitze oder was. Ich hatte da einfach Angst und ich dachte, Mann, gleich kommt da irgendwie und es passiert was ganz Schlimmes. Da habe ich einmal, mit einem kurzen Schlag ein etwa 10 cm großes Loch in die undurchsichtige, also in die fast undurchsichtige gelbe Milchglasscheibe der Tür geschlagen, dann den Gegenstand weggelegt, mich auf den Karton gesetzt und mich erstmal hingesetzt und gewartet. Das war der Anlass, dass Herr W. um 21.48 Uhr die Polizeihauptwache in Ahaus verständigt. Der Mitbewohner. Ja, der Mitbewohner des Hauses, der Nachbar, der Wohnungsmieter des... Ja, schildern Sie mal, was dann passierte. Ja. So, um 21.53 Uhr, laut Polizeiprotokoll, treffen 4 Polizisten der Polizeihauptwache Ahaus am Einsatzort ein. Ja, aktenkundig, Wenig öffnet die Haustür. Dann aus der Wohnung des Herrn B., meiner Person, ist erheblicher Lärm und Geschrei, wörtliches Zitat, zu hören. So, ich saß vor der Tür und wartete. Wie gesagt, ich hatte einfach Angst. Vielleicht war es einfach ein siebter Sinn. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erden, die man sich träumen mag. Ich wartete, kurz ein Loch reingeschlagen, saß auf dem Karton und wartete und hatte Angst. So. Dann umgehend ist die Polizei eingetroffen eben. Das wusste ich aber oben noch nicht. Lärm habe ich also nicht verursacht. Ich saß davor. Es ist lediglich möglich, dass ich kurz etwas gerufen habe. Also soweit ich mich erinnern kann, war das aber nicht der Fall. Ich hatte auch öfter, vorher in den Tagen vorher, auch öfter halt verschiedene Personen reden hören. Unten in der Wohnung ist ein bisschen hellhörig gewesen, Altbau. Unten in der Wohnung, ich hatte Befürchtung, dass Eugen sich mit irgendwelchen Leuten abspricht, ja, die Polizei kommt und dann irgendwas... Mann, ne, ich hatte ja schon auch in der Psychiatrie sehr schlimme körperliche Misshandlungen erfahren mit den Fixierungen und ja, ich einfach Angst und ich saß da. Ich wusste noch nicht, dass die Polizei da war. Dann, wenig später, müssten die Polizisten wohl die Treppe hinaufgegangen sein und stellen sich im Halbkreis vor meiner Wohnungstür auf. 4 Polizisten. Ich saß in der Wohnung, konnte wenig erkennen, nur schemenhaft, dass es grüne Uniformen waren. Und wenn ich meinen Kopf etwas nach unten bewegte, ich saß an der rechten Seite des Flurs von der Wohnung aus gesehen. Der Flur war kaum breiter als die Eingangstür. In der rechten Seite des Flurs im rechten Winkel zur Tür, hatte nichts in der Hand und konnte, wenn ich mich etwas bückte, das kleine 10 cm Loch war in seinen Augenhöhe, dann konnte ich ungefähr sehen, dass es Beamte waren, dass sie Uniformen trugen. Durch Milchglasscheibe habe ich fast gar nichts gesehen, nur schemenhaft die Uniform. So standen die Polizisten vor der Wohnung. Die Treppe hoch, stehen vor der Wohnung. Denn laut Polizeibericht stellen sie fest, dass die Wohnungstür beschädigt ist, beziehungsweise die Glasscheibe ist eingeschlagen. Das war die einzige Beschädigung, die Wohnungstür war geschlossen. Auch verschlossen. So, ich saß da. Die Polizei steht da und im Protokoll der Polizei steht jetzt über den folgenden Ablauf eine vollkommen andere Version, als ich sie doch als Geschädigter selber erlebt habe und selber noch sehr, sehr gut erinnern kann. Weil solche Ereignisse und auch die folgenden Ereignisse und Tage, die waren traumatisch, die vergisst man nicht. So, da haben wir den Polizeibericht und da haben wir meine Version. Was möchten Sie hören? Womit fangen wir an? Ja, mit dem, was passiert ist. Gut, dann erzähle ich mal meine Aussage. Die würde ich auch als eidesstattliche Versicherung zu Protokoll geben in der Form. Ja, oder also als Zeugeaussage. Muss gut. Ein bisschen schneller gehen. Ja, okay. 10 cm großes Loch in der Scheibe, undurchsichtig. Saß vor der Eingangstür. Dann Polizisten kommen die Treppe hoch, bauen sich sofort im Halbkreis vor die Wohnung auf. Ich rufe einmal lautwörtlich, ist ein Inspektor dabei? Soll heißen, er ist der vorgesetzte Beamte, und damit ich einen Ansprechpartner habe, damit ich mit einem sprechen kann. Ja? Ansonsten habe ich gesagt, gerufen oder geschrien, nichts anderes als Polizeibericht steht. Ja. Die Polizisten schienen das verstanden zu haben, antworteten nichts, drehten sich einmal kurz zueinander, haben sie nicht geantwortet, es kam keine Antwort, keine Anweisung, keine Reaktion, sondern sofort haben sie auf ein Zeichen meine Wohnungstür gewaltsam aufgebrochen bzw. aufgetreten. Sind in meine Wohnung eingedrungen, haben mir aus wenigen Zentimeter Entfernung Pfefferspray in die Augen gesprüht. Ich bin auf dem Boden zusammengebrochen, habe mich zusammengeduckt, habe mir die Augen gehalten. Dann haben sie mich geschlagen und getreten und anschließend unter Schlägen und Tritten die Treppe hinunter in einen Polizeiwagen gebracht, in einen Bulli. Ich habe keinerlei Gegenwehr geleistet und ich war auch absolut nicht in der Lage dazu. Und auf der Stelle in dem Flur, wo ich vorher gesessen hatte, direkt im Winkel hinter der Tür, bin ich zusammengebrochen. Dort wurde ich direkt zusammengeschlagen und getreten und in den Polizeiwagen mit Gewalt verbracht, auf die Wache gebracht. Als ich im Polizeiwagen war, da konnte ich mich auf eine Bank setzen, da passierte nichts. Dann wurde ich in der Polizeiwache in eine Zelle geführt. Ich war vollkommen ruhig, natürlich schwer verletzt und konnte nur wenig erkennen, weil meine Augen ja noch Pfefferspray hatten. Nachher wurden Verletzungen im Gesicht und an den Augenbrauen festgestellt, ärztlicherseits. Dann, die Polizisten brachten mich in eine Zelle. Folgte ihnen in die Zelle oder wurde von ihnen begleitet, aber nicht mit Gewalt, ich ging einfach so. Dann musste ich mich auf Aufforderung der Polizisten mit dem Bauch auf den Boden legen, wurde an allen vier Extremitäten in gespreizter Haltung gefesselt auf dem nackten Fußboden. Dann setzten sich alle vier Polizisten auf mich drauf mit ihrem gesamten Körpergewicht. Das waren kräftige Polizisten, zum größten Teil wenigstens drei von ihnen. Einer setzte sich auf mein Genick mit seinem ganzen Körpergewicht, einer auf meinen Brustkorb auf die Rückseite, einer auf meine Nierengegend und einer auf mein Gesäß. Und dort blieben sie mehrere Minuten sitzen. 2 bis 3 Minuten würde ich tippen. Ich kann es mir nur als Wunder erklären, dass ich das überlebt habe. Mein Kehlkopf war nachher sehr stark verletzt. Und auch der ganze Körper, die Lungen tat weh. Ich habe 2 bis 3 Minuten keine Luft gekriegt. Dann sind die Polizisten aufgestanden. Ich war gerade noch wirklich dem Erstickungstod entronnen. Und sind sie aufgestanden, aus der Zelle gegangen. Kurzer Zeit später kam einer der Polizisten, der mit dem niedrigsten Dienstgrad, PHMH, mit einem Tuch, vielleicht sogar einem feuchten Tuch, und wischt mir etwas die Augen aus. Dann wurde ich in dieser Fesselung 1 Stunde liegen gelassen. Dann kam der örtliche Psychiater, Dr. Med B., für etwa 1/2 Minute in meine Zelle. Ich war immer noch gefesselt, schwer verletzt und konnte aufgrund der sehr starken Kehlkopfverletzung nicht sprechen. Die Quetschungen waren so stark gewesen, dass ich dann auch für mehrere Tage gar nicht oder fast gar nicht mehr sprechen konnte, sondern froh war, dass ich die atmeten konnte. Die ganzen Atemwege mussten sich erstmal von dieser erheblichen Quetschung, von diesem erheblichen Gewicht und dieser Tortur erholen. Ich konnte dann absolut nicht sprechen. Ich konnte nur ein bisschen krächzen. Herr Dr. Buhr am Orde kam hinein, fixierte mich, schaute mich an, im Stehen, aus etwa 2 Meter Entfernung. Ich versuchte, ihm mitzuteilen, dass ich medizinisch untersucht werden müsse, weil ich schwer verletzt sei, konnte das aber nicht äußern, weil ich nicht sprechen konnte, aufgrund der Verletzung. Dann nach 1/2 Minute verließ Herr Dr. B. die Zelle wieder. Nach einer weiteren Stunde wurde meine Fesselung aufgehoben. Ich wurde in einen Krankenwagen gebracht und in die LWL-Klinik nach Münster auf die Station 26-2 gebracht. Herr Dr. B. hatte die Einweisung veranlasst, aber keinerlei medizinische Untersuchung vorgenommen oder veranlasst. Dann war ich in der Klinik. Ich ging aufrecht, möglicherweise mit Handschellen gefesselt, friedlich auf die Station. Ich glaube, in Begleitung eines Polizisten, der mitgefahren war, und eines Krankenwagens, des Krankenwagenfahrers, wurde dann auch direkt von einem Pfleger, es war 0.35 Uhr am nächsten Tag, am nächsten Morgen, 0.35 Uhr morgen, am Samstag, dem 28.04.2001, wurde dann einfach auf ein Krankenzimmer begleitet, habe mich dann auf ein Bett gesetzt, Pfleger verließen den Raum, ich schaute kurz aus dem Fenster vom Bett aus, versuchte mich zu orientieren, wo ich war, und war froh, dass ich endlich mal mich erholen konnte nach dieser Tortur. Ja. Ich weiß nicht, warum die Polizisten das gemacht haben. Das ist mir vollkommen rätselhaft. Da kann ich nur spekulieren. Ja, da saß ich etwa 5 Minuten und dann kam ein Pfleger an mit Fixierungsgurten. Er forderte mich auf, mich auf das Bett zu legen. Dann wurde ich an Händen und Füßen fixiert. Aber ging 0:45, 10 Minuten nach dem Treten der Station, wurde ich fixiert an Händen und Füßen. Man gab mir wohl eine ein Injektion eines Medikaments. Vorher hatte man mir keine Medikamente angeboten oder sonst wie. Es war ja nur ganz kurze Zeit vergangen. Und dann lag ich meiner Erinnerung nach und auch nach Bestätigung von Zeugenaussagen, die mich am Tag der Öffnung der Fixierung gesehen haben, 4,5 Tage über 100 Stunden ununterbrochen in dieser Fixierung. Und zwar mit den Händen so eng an den Armgelenken mit Ledergurten gefesselt, dass wirklich absolut die Hände abgeschnürt wurden und die dann wieder stark geschwollen. Jetzt nochmal deutlich und laut den letzten Satz. Das muss immer laut und deutlich gesprochen werden. Gut, ich wurde so stark an den Handgelenken dabei gefesselt, dass sich das Blut in den Händen staute und die Hände dann. Also mit der Zeit, ich war 4,5 Tage fixiert, also auf sehr, sehr großes Volumen anschwollen. Also das war ein Blutstau, die Arme waren abgeschnürt. Ich bat die Pfleger, die ab und zu den Raum betraten, doch mach doch bitte die Gurte etwas lockerer. Nein, nein, dann kommst du raus und so. Ne? Und wurde nichts gemacht und ich hatte auch starke Schmerzen und die ganzen Hände waren abgeschnürt. Für 4,5 Tage lang, es wurde die Fixierung kein einziges Mal gelockert. Ab und zu bekam ich was zu essen. Nach 4,5 Tagen, am Morgen des 2. Mai 2001, kam Herr Dr. H., der diensthabende Arzt, auf der Station in mein Zimmer, führte ein kurzes Gespräch mit mir. Ich konnte schon etwas besser sprechen. Ich konnte also wirklich reden, obwohl ich noch sehr heiser und kräftig und die Atemwege waren sehr stark geschädigt. Sprach, nach 5 Minuten später wurde die Fixierung gelöst. Ja. Und da war für diesen Aufenthalt das Martyrium zu Ende. Ich habe mich deswegen auch an die Beschwerdekommission gewandt, aber ohne Erfolg. Hat man Ihnen geantwortet? Man hat mir nach einem langen Aktenverkehr zwischen dem Oberarzt der Station Dr. R. und der Beschwerdekommission hat man mir mitgeteilt, ich müsse meine Medikamente nehmen und für Beschwerden bei der Polizei sei die Beschwerdekommission nicht zuständig. Und die haben wirklich gelogen. Die haben wirklich gelogen in den Protokollen. Ich habe es dokumentiert, es ist im Internet. Schriftlich. Ja, wie gehen wir weiter? Das war das. Soll ich da noch Stellung nehmen zu der... Was hat denn die Polizei wörtlich behauptet? Gut, das war meine Schilderung des Falles. Das ist gut. Nämlich, was aktenkundig ist, und das ist auch der Paragraph so und so Strafgesetzbuch, Falschbeurkundung im Amt, dieser Tatbestand, so wie es im Polizeibericht steht. So. Da muss ich mal eben schauen, dass ich meine Unterlagen habe, dass ich das schnell auf die Reihe. Ja, die Polizisten stellen fest, Tür beschädigt, Glasscheibe eingeschlagen. Dann haben sie zu Protokoll gesehen, hätte in meiner Wohnung gestanden, vor der beschädigten Tür, in jeder Hand eine leere Weinflasche am Flaschenhals gehalten und sie wie Schlagwerkzeuge gehalten. Ich habe unkontrollierte, teilweise nicht zu verstehende Worte geschrien und so schnell geredet, dass meine Artikulation versagt hätte. Ich habe wörtlich geradeaus gestiert, ohne einen bestimmten Punkt fixiert zu haben. Einmal das. Also ganz unterschiedliche Versionen. So, dann Polizeibericht. Die Polizisten stehen so wörtlich mehr als eine Minute mir auf dem Flur gegenüber mit Blick auf die eben geschlossene Eingangstür mit der fast undurchsichtigen gelben Milchglasscheibe und dem 10 cm großen Loch. Sie sagen aus, ich habe sie dennoch nicht erkannt, also weil sie mir gegenüberstanden, mit Blick auf die Eingangstür. Da haben sie schon zugegeben, die haben nichts gesagt, her, so und so, ne, hier Polizei und so, was ist los? Oder machen Sie die Tür auf? Oder irgendeine Art. Die standen nur, laut Polizeibericht, mehr als eine Minute auf dem Flur gegenüber, einfach nur mit Blick auf die Eingangstür. Dann sagen sie aus, ich habe sie dennoch nicht erkannt. Dennoch kommt aus dem Protokoll. Ich habe PHMH, also Polizeihauptmeister H und Polizeikommissar G, so wörtlich fixiert, also wohl angeschaut oder angestarrt oder sonst irgendwas. Und dann gedroht, die Polizisten mit den Flaschen totzuschlagen. Dann, Zitat, zur Bekräftigung, Zitat Ende, zerschlug ich, Zitat, die in seiner rechten Hand gehaltene Flasche an der Wand. Also ich habe sie erst mit zwei Weinflaschen mit dem Tode bedroht und dann die rechte, mit der rechten Hand gehaltene Flasche an der Wand zerschlagen. Dann habe ich gedroht, mich selbst mit der abgeschlagenen Flasche umzubringen und sie mir an den Hals gehalten. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Selbstmordversuch begangen. Das ist absolut nicht aktenkundig, trotz eben langer, leidiger Psychiatrie-Erfahrung. So, dann habe ich gedroht, mir mit der abgeschlossenen Flasche umzubringen. Dann, Polizeihauptmeister H., sprühte durch die beschädigte Glasscheibe Pfefferspray direkt in das Gesicht des Herrn B., also in mein Gesicht. Gleichzeitig trat PKG die Wohnungstür auf. Also der mit dem jüngsten Dienstgrad, durch das kleine Loch in der geschlossenen Tür habe er mir direkt in das Auge, ich war da angeblich am Rumtouren, habe eine Flasche geschlagen, durch dieses 10 cm, habe mir Pfefferspray direkt ins Gesicht gesprüht, dann habe die Polizei die Wohnungstür aufgebrochen und dann, mal schauen, die Wohnungstür aufgebrochen. Gut, dann geht es weiter, ohne Lücke. Ich wäre erst schreiend mit geschlossenen Augen zurück in meine Wohnung gelaufen, dann im Wohnzimmer über auf dem Boden verstreute Gegenstände gefallen und hätte mich dabei im Gesicht verletzt. Wie gesagt, da gibt es ärztliche Tests über die Verletzung. In meinem Wohnzimmer, dort wurde ich angeblich überwältigt und trotz so wörtlich massiver Gegenwehr in Gewahrsam genommen und auf die Polizeihauptwache in Aarhus gebracht. Und über den nächsten Vorgang gibt es keine Aktennotiz, dass die mich in eine Wache gebracht haben. Dann schreiben die nur noch, Dr. Buhr am Orde wurde verständigt, aber nicht wann erschien. Herr B. vom Ordnungsamt wurde verständigt und erschien. Ja. Dann war der Vorfall, dass sie mich fesselten. Ich war ganz friedlich, haben ihnen Anweisungen gefolgt. Mich gefesselt, sich alle auf mich vier draufgesetzt und mehrere Minuten auf mir mit ihrem vollen Gewicht gesessen. Ich muss ihnen Tötungsabsicht unterstellen. Warum sie das abgebrochen haben und ich nur eine halbe Minute länger gesessen haben, bis ich wirklich tot gewesen wäre, weiß ich nicht. So. Mal schauen. Ja, vielleicht hat man diesen Moment abgewartet, wo sie schon nicht mehr atmen konnten. Ja, wie gesagt, ich bin seit meiner Jugendzeit Yoga-Praktiker, auch Hatha-Yoga-Praktiker, und da gehören Atemübungen, Atemanhalten, Kontrolle und so. Nicht? Wenn man das übt, Taucher sind lange unter Wasser, nicht? Das ist so eine ständige Übung. Nicht? Ich übe auch jetzt jeden Tag so eine halbe Stunde meine Übungen und meine Entspannung und Atemübungen. So, soll mal weitergehen. Da bin ich auf die Stelle und dann liegt mir vor, der Aufnahmebericht der aufnehmenden Ärztin, Frau Dr. B. Bericht, Herr B., also ich, kam liegend zur Aufnahme an Händen und Gefüßen gefesselt in Schließacht. Das stimmte nicht, kam liegend, ich kam stehend und nur an Händen gefesselt. Wenn überhaupt. Ach nein, Entschuldigung, das ist nicht aus dem Aufnahmebericht Frau B., das ist aus der Stellungnahme von Dr. R., der Oberarzt dieser Station, wo ich eingeliefert wurde und wo ich nachher fixiert wurde. Herr Dr. R., der hat mich da an dem Abend nicht gesehen. Der Aufnahmebericht, da können wir gleich noch kurz zukommen. Also ich kam liegend zur Aufnahme an Händen und Füßen gefesselt. Herr Dr. R. hat mich erst, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt, wenn denn Tage erst später gesehen, nach der Aufhebung der Fixierung. Ich kam angeblich liegend zur Aufnahme an Händen und Füßen gefesselt, in Schließacht. Ich war psychotisch, extrem unruhig. Das wurde handschriftlich korrigiert zu psychomotorisch extrem unruhig. Es wurde das Komma gestrichen und auf psychotisch, psychomotorisch gemacht, also ein Antrieb. Und dann geht es auch schon los. Denkzerfahren bei der Aufnahme. Das ist die Erklärung von Herrn Dr. E., die Stellungnahme auf die Beschwerdekommission, die Nachfrage der Beschwerdekommission, warum ich fixiert werden musste. Ich war Denkzerfahren, wahnhaft, ungesteuert, erregt. Dann, wie gesagt, ich kam ganz ruhig rein, 5 Minuten saß ich im Zimmer, dann kam einer mit Fixierungsgurten, ich habe nichts gesagt, ich habe mich nur erholt von meinen sehr, sehr schweren Verletzungen. Dann habe ich das Pflegepersonal mit dem Tode bedroht, tatsächlich. Da kam ein Pfleger rein und hat mich mit Händen und Füßen gefesselt an das Bett. Da war kein anderer Pfleger notwendig, keinerlei Gegenwehr geleistet. Da habe ich Medikamente verweigert. Man hat mir auch keine angeboten. Das war die Zeit viel zu kurz. Maximal 10 Minuten vor dem Eintreffen vor dem Haus im Krankenwagen bis zur Fixierung. Deshalb wurde Fixierung am 28.04.2001 um 1 Uhr erforderlich. Stellungnahme Dr. Ehr. Vom 8.10.2001. Ich hatte erst mehrere Monate später die Beschwerdekommission darüber informiert. So, den Vorgang aus meiner Sicht hatte ich ja. Dann wurde ich gefesselt. Dann kurz der ärztliche Aufnahmebericht. Frau Dr. B. Nachdem ich etwa eine Dreiviertelstunde in Fixierung lag, aus meiner Erinnerung, erschien Frau Dr. B., Oberärztin auf Haus 24 damals, an meinem Bett, wo ich in Fixierung lag, musterte mich etwa eine Minute. Ich versuchte auch wieder zu sprechen und zu sagen, dass meine schweren Verletzungen medizinisch versorgt werden könnte. Aufgrund der Kehlkopfverletzungen, das hätten ja innere Blutungen sein können, die Luftwege verstopfen oder andere Sachen. Mir hätte übel werden können, ich hätte erbrechen können und da hätte Lebensgefahr bestehen können, das hätte untersucht werden können. Sie musterte mich aus etwa 1 Meter Entfernung für 1 Minute. Ich versuchte zu sagen, medizinisch untersucht zu werden, konnte aber nicht sprechen, nicht artikuliert sprechen, sondern halt, es war alles verletzt. Ich konnte mich nicht äußern. Dann verließ Frau Dr. B. den Raum wieder und sie schrieb dann im Aufnahmebericht, Medikation zuletzt 4 Milligramm Risperdal, wahrscheinlich nie eingenommen. Seit circa einer Woche auffälliges Verhalten in seiner Wohnung im Haus, laute Selbstgespräche, Drohungen, Schlagzeugspielen in der Nacht. Heute Polizeieinsatz. Beamte wurden von Herrn B. mit abgeschlagenen Flaschen bedroht. Psychisch, Doppelpunkt, angespannt. Antrieb gesteigert, spricht wechselnd laut und flüsternd, verkennt Situationen, gereizt, überwärtig religiös gefärbte Ideen. Dann senkrecht am Rand des Aufnahmeberichts, der Aufnahmebericht ist handschriftlich, der liegt mir in Kopie vor, körperlich, schlechter, Zeichen nicht lesbar, Z plus EZ, wohl Ernährungszustand, unklare Gewichtsabnahme, ungepflegt, Hämatome, rechte Augenbraue, ältere Blutreste, Lippen- und Mundhülle, inspektorisch ein durchgestrichener Kreis, wohl inspektorisch ohne Blutungsquelle, weitere körperliche Untersuchung abgelehnt. So steht es wörtlich, das war jetzt ein Zitat, und weitere körperliche Untersuchung abgelehnt. Wie gesagt, Das scheint sich auf sie selber zu beziehen, wenn ich das mal so deuten darf. So ist es natürlich nicht gemeint offiziell. Körperliche Untersuchung abgelehnt, da sie eine körperliche Untersuchung meiner Person halt ablehnt. Oder muss ich das als Zynismus fast verstehen? Weil da steht hier ohne Verb der Satz, immer ein Stichwort. Wie gesagt, ich wollte ihr klar, ich muss untersucht werden, ich kann daran krepieren und Fixierung, aber ich konnte nicht sagen, ich konnte mich nicht deutlich machen und das ist auch wohl diese... Wann hatten Sie zum letzten Mal Schmerzen wegen dieser Prozedur mit der Polizei, die sich auf Sie draufgesetzt hatte? Das letzte Mal Schmerzen, Ja, vor allem waren es die Verletzungen im Kehlkopfbereich, die Hämatome im Gesicht und in Teilen des Körpers. Das war nicht so ganz drastisch. Vor allem war es die Verletzung des Körpers. Wie gesagt, ich konnte nach 4,5 Tagen, als ich aus der Fixierung entlassen wurde, da besuchte mich an dem Tag auch meine Lebensgefährtin, kann meine Aussagen bestätigen. Ich hatte sehr starke, also ich hatte immer noch Schmerzen im Hals, soweit ich mich erinnern kann. In der ersten Nacht waren die Schmerzen sehr stark. Dann ließ das langsam nach. Innerhalb von 3, 4 Tagen habe ich dann langsam auch mein Sprechvermögen wieder gewonnen. Aber es waren immer noch Schmerzen. Und ich hatte auch nach der Fixierung noch Schmerzen an den Händen. Es dauerte eine Zeit, bis sich die Stauungen in der Hand, die Blutstauung in der Hand wieder auflösten und die Hand wieder zu normaler Größe abschwoll. Das kann auch meine Lebensgefährte notfalls bestätigen. Und ja, dann bin ich sehr viel später. Ich habe damals nichts unternommen. Ich kam dann bereits nach einer Woche aufgrund, ich weiß nicht, guter Führung oder was, wurde mir die dann mit der Zeit innerhalb von einer Woche die höchste Ausgangsstufe gegeben. Das war eine geschlossene Station mit Regelung von Ausgangsstufen. Und nach einer Woche kam ich auf die offene Station und habe dort noch einige Wochen verbracht, mich einfach nur ein bisschen erholt. Die offenen Stationen sind meiner Erfahrung nach erträglich. Ne? Ich plädiere einfach nur für eine menschliche Psychiatrie. Und die Behandlungen, die ich erfahren habe, sind unmenschlich und grausam. Ich möchte wissen, warum. Nein. Und ich möchte auch, dass andere Leute wissen. Es werden Studien geschrieben und das Verhalten wird dann zu Papier gebracht und verkauft. So läuft das. Ja, das halte ich auch für gut möglich. Das ist da wird so. Viel gemacht. Das ist tatsächlich so. Das ist bekannt. Ja, ich kann mich erinnern, bei einem Aufenthalt, wo Sie das sagen, das kam mir vor wie ein Versuch. Ja, ganz zynisch. Das war mein letzter Aufenthalt überhaupt in einem psychiatrischen Krankenhaus. Ne? Und ich habe ja bis jetzt nur in einem psychiatrischen Krankenhaus, war ich immer in der LWL-Klinik. Bei dem letzten Aufenthalt im Jahre 2005, im Oktober, da kam auf der Station damals 26.3, eine Station über 26.2, der Oberarzt, Herr Dr. M., der Oberarzt der Station, der verantwortliche Arzt, kam während des Mittagessens in den Essensraum rein, sagte einmal kurz, alle mal herhören, so in dem Sinne, ne? Warten Sie mal, ne? Ich hatte so, den Esser so weiter, oder hören Sie bitte mit dem Essen auf, ne? Ich saß etwas vorne, nicht alle Leute saßen im Essensaal. Hören Sie mal zu, also gucken, was ist denn jetzt los? Dann wörtlich, Frau so und so hat sich soeben suizidiert. Und dann, ohne weitere, jedenfalls viele weitere große Worte, ne? Rausgegangen, ne, nach einer Zeit, und dann war es das. Das kam mir vollkommen rätselhaft vor. Ne? Und alle in der Station, niemand von den Patienten, waren fast alle der Station, kannte diese Frau so und so und wusste, warum er das gesagt hatte. Ne? Und bei mir hat es einen emotionalen Aufruhr doch hinterlassen. Ne? Weil ich wusste, wer ist das denn? Ist das da die eine? Man kennt Leute, kennen mehrere auf der Station, hatten offenbar auf der Station auch schon Suizidversuche gemacht. Und ich wurde auf der Station gemobbt von der Stationsschwester und vom Oberarzt vor allem, ne? Mit dem Stationsarzt. Ja, wie kam dieses Mobbing zustande? Zum Beispiel der Stationsarzt, zu dem hatte ich ein gutes Verhältnis. Es gibt nicht nur schlechte Leute in den Institutionen, ne? Aber es ist eine lange Tradition dieser Gewalt- und Zwangspsychiatrie. Und die muss beendet werden. So, mit dem Stationsarzt hatte ich ein gutes Verhältnis. Er hat mir Ausgangsstufe 2 gegeben. Das bedeutet Ausgang in Begleitung mit Personal in der Gruppe. Ich hätte zum Café runtergehen können und so weiter. Ja, und dann ging zum Beispiel die Gruppe runter und so. Ne? Ich frage, ja, Schwester, kann ich mit oder so? Sie gehen doch jetzt hier einen Kaffee oder was? Ne? Sagt die Schwester, nein, Sie sind nicht gruppenfähig. Es geht nachher einer einzeln mit Ihnen, obwohl ich eigentlich Ausgang in der Gruppe hatte. Ne? Da haben sie also den Stationsarzt überstimmen, das Pflegepersonal. Ne? Das hatte auch wohl ein Mitspracherecht. Ne? Und da ist aber, ne, über, da ist keiner mit mir rausgegangen. Ne? Naja, habe ich nachher, wie ist das? Na, ich kam nicht raus, ne? Ich kam da längere Zeit nicht raus, ne? Und dann auch der Oberarzt, ich wurde dann 26.3, war damals 2005 eine Station, wo also nicht die harten Fälle waren, es waren überwiegend Frauen, 26.2 sind überwiegend Männer, früher waren es reine Männer- und Frauenstationen gegeben, und 3 ist eher mehr so ein bisschen Entspannung, es war damals auch eine geschlossene Station, aber es war etwas ruhiger. Und es waren keine forensischen Patienten, also entweder durch verurteilte Gewalttäter oder solches oder sehr, sehr maskuline Typen, die dann die Frauen irgendwie sexuell belästigten. Sowas war nicht da, ne? Und da konnte man so, war so ein bisschen ruhiger, aber eben ich wurde gemobbt durch das Pflegepersonal. Ist ja noch nicht so schlimm, da muss man sich dran gewöhnen, nur ich habe keinen Ausgang gekriegt. Und dann nach einigen Tagen wurde mir in der Visite gesagt, ich habe zu einem anderen Patienten, den hatte ich auf der Station da kennengelernt, die sprach mal dies oder das, nicht? Und habe ich ganz etwas Schlimmes gesagt, nicht? Und sowas, das hätte man ja wohl nicht sagen dürfen, ne? Und das geht ja wohl nicht. Und aus diesem Grunde müsste ich wieder auf 26.2, wo der gleiche Oberarzt Dr. R. war, gegen den ich diese Beschwerde geführt hatte, damals diese erfolglose. Da kam ich auf die Station, was ich angeblich gesagt habe. Die haben nicht gesagt, ich habe irgendwie bedroht oder angeschimpft oder so. Ich habe irgendwas ganz Schlimmes, das geht ja nicht. Sie haben nicht gesagt, was das wäre. Dann haben sie nur gesagt, packen Sie Ihre Sachen, wir kommen dann auf Station 2 zu Herrn Dr. R. Und da wurde ich mit sehr hohen Dosen Haldol, halt Depotmedikation, also abgespritzt, ne, dass sie sehr starke Nebenwirkungen hatte. Und auch wenn man nachher in mehreren Wochen aus der Klinik kommt und das absetzt, da sind die Nebenwirkungen, gerade beim Absetzen, die verstärken sich noch und verschlimmern sich noch. In der Klinik wird das mit Tranquilasern und Ähnlichem, wie Diazepam, also Valium oder Tavor, Lorazepam, wird das ein bisschen unterdrückt und abgefedert. Aber diese Medikamente, diese Tranquilaser, diese Diazepam und Diazepam-Derivate machen bei längerer Dosierung bekanntermaßen in hohem Grade abhängig. Nein. Mir wurde einmal auch über 6 Wochen lang 4x10 Milligramm Diazepam täglich verordnet und das dann auf der offenen Station sehr rapide runtergesetzt. Und glauben Sie, das ist manchmal härter als ein Heroinentzug. Und das da wird man mit diesen Drogen abhängig gemacht. Und mit den Neuroleptika, aber die mildern das ein bisschen, man wird ruhig, ein bisschen die Symptome von den Neuroleptika, wenn man so abgespritzt, dass man absolut sehr starke Muskelkrämpfe bekommt und ähnliche Sachen, die bekannt sind. Sehr bekannt. Ja, da bekam ich dann Haldol, sehr starker Dosierung, wurde entlassen und das war mein letzter Aufenthalt seitdem und ich hoffe auch jemals in diesem Leben auf einer psychiatrischen Station. So, das war's.